da ist noch Luft nach oben. Generationen wurden aufgezogen mit diesem einen Satz. Doch der Sinn wurde verschoben, Töne wollen fliegen in die Luft nach oben. Wachsen will die Liebe in die Luft nach oben. Das schweben die Träume in die Luft nach oben. Leben schafft sich Räume in die Luft nach oben. Schick deine letzten Atemzüge.